keiner möchte an seine Verbrechen erinnert werden. Und so war es mit den Psychiatern auch. Und natürlich haben die auch heute noch Angst, wenn die Patienten das wissen, dass sie immerhin 220.000 Patienten vergast, abgespritzt, zu Tode gemurrt haben. Und Menschen, auch Patienten, zwangsstudierten, dann haben die Patienten natürlich Angst vor der, noch mehr Angst vor der Psychiatrie, wie sie ohnehin schon haben. Durch die Zwangsmedikationen, durch die Fesselung, sehen Sie mal da, auch diese Fesselung an Händen, Füßen, Bauch, ans Bett, die gab es zu meiner Zeit noch nicht. Da gab es Leibgurte, aber noch die, diese schrecklichen, nicht, dass man auch an den Händen und Füßen gefesselt ist. Ich hatte ja die Spritzen, die ich bekam, das war wahrscheinlich Haldol. Da reagierte ich ja sofort mit, ich konnte nicht mehr denken, ich konnte nicht mehr fühlen, ich konnte nicht mehr mich auf den Beinen halten. Und dann kriegte ich den Hautausschlag. Das war 1959, meine letzte Psychose. Und ich dachte, das ist ja die totale Diktatur. Die KZ-Häftlinge, die konnten wenigstens noch denken und fühlen. Und auf den Beinen halten konnten sich unter Umständen auch. Und dann kriegte ich Pillen in den Mund geschoben. Und die habe ich dann jedes Mal ins Klo gespült und war ebenso schnell psychosefrei wie meine Mitpatienten. Krank oder bloß ganz anders? Schizophrenie. Eine Vergangenheitsbefragung. Ein Feature von Christina Pannhausen und Matthias Hof. Ich bin seit 52 Jahren psychosefrei, ohne Medikamente, weil ich meine Psychose als Aufbruch meines eigenen Unbewussten verstanden habe, um vorausgegangene Lebenskrisen zu lösen, die ich mit meinen bewussten Kräften nicht lösen konnte. Dorothea Buck wurde am 5. April 1917 in Naumburg an der Saale geboren und wuchs dort als viertes von 5 Kindern auf. Heute lebt die Autorin und Bildhauerin in Hamburg. Die 95-Jährige erlebte zwischen 1936 und 1959 5 psychotische Schübe. Die Erinnerungen daran hielt sie in ihrem Buch »Auf der Spur des Morgensterns« fest. Bis heute ist sie maßgeblich in der Bewegung der Psychiatrieerfahrenen aktiv, deren Bundesverband Dorothea Buck zur Ehrenvorsitzenden machte. Schizophrenie. Aus dem Griechischen zusammengesetzt aus Schizo, ich spalte, und Phren, der Geist. Mit Denkstörungen, Halluzinationen und Wahnvorstellungen einhergehende schwere Psychose. Der Begriff soll innere Zerrissenheit ausdrücken und wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts von dem deutschen Psychiater Eugen Bleuler geprägt. Wir als Psychiater wussten vor 100 Jahren natürlich überhaupt nicht, woher so eine Krankheit wie Schizophrenie herkommt, weder im Einzelfall noch als Gruppe. Die Genetik, die Molekularbiologie, die Hirnanatomie, viele Dinge, viele Fachdisziplinen haben uns da geholfen, herauszufinden, was Schizophrenie überhaupt ist. Professor Frank Schneider, Direktor der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am Universitätsklinikum in Aachen. Schizophrenie ist eine der schwierigsten Erkrankungen, die jemanden treffen kann. Es ist eine Gehirnerkrankung, das wissen wir inzwischen. Wir gehen davon aus, dass es eine biologische Verletzlichkeit, also eine genetische Komponente hat, damit man eine Schizophrenie oder wenn man eine Schizophrenie bekommt, und dass auf der anderen Seite psychosoziale Stressoren auftreten müssen, damit es zum Ausbruch der Erkrankung kommt. Also jemand ohne diese Verletzlichkeit kann nicht schizophren werden, aber jemand mit der Verletzlichkeit ohne die Stressoren von außen kann auch nicht schizophren werden. Dorothea Buck setzt sich seit Jahrzehnten für eine moderne Auffassung schizophrener Zustände ein. Dazu gehört für sie als erster Schritt eine menschenwürdige Behandlung von Schizophrenie-Patienten. Bis vor kurzem hielt die hellwache Dame noch Vorträge auf internationalen Kongressen der World Psychiatric Organization. So sprach sie im Juni 2007 in Dresden. 1936 machte ich mit gerade 19 Jahren die menschenverachtendste Erfahrung meines Lebens in der Psychiatrie, hinter der eine schwere Verschüttung im Zweiten Weltkrieg verblasste. Ich erlebte die Psychiatrie deshalb als so unmenschlich, weil nicht mit uns gesprochen wurde. Tiefer kann ein Mensch nicht entwertet werden, als ihn keines Gesprächs für wert oder fähig zu halten. Hinzu kam, dass es die sich als christlich verstehende von Bodenschwingsche Anstalt Bethel in Bielefeld war. Bethel und sein Leiter, Pastor Fritz von Bodenschwing, wurden in unserem Elternhaus, einem Pfarrhaus, auch von uns Kindern, als Inbegriff der Nächstenliebe verehrt. Nun erlebte ich ein ganz anderes Bethel, als ich es aus dem Boten von Bethel kannte. Gegenüber meinem Bett stand ja das große Bibelwort: Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und womit wurden wir erquickt? Mit Dauerbeten. Da lag man dann, ich lag 23 Stunden in der Badewanne, und dann war da eine Segeltuchplane drüber gespannt mit einem steifen Stehkragen, der hinten abgeschlossen wurde. Da konnte man also nicht raus, und dann mit diesem, unter diesem Bibelspruch. Das war wie Hohn, das war eine reine Zynismus. Und dann kam zum Beispiel nasse Packung in Anwendung, da wurde man in ein kaltes, nasses Betttuch so fest eingebunden, dass man sich nicht mehr bewegen konnte, und durch die Körperwärme wurde das warm und heiß, und ich schrie vor Empörung über diese unsinnigen Fesselungen. Was sollte das? Nicht dadurch konnten wir nun wirklich nicht gesund werden und auch nicht verstehen, was wir erlebten. Aber so war es damals. Nicht, das war Emekreplin, das waren die Methoden von Emekreplin. 1856 bis 1926, Begründer der nosologischen Psychiatrie, wonach die stumme Beobachtung von Symptomen Gespräche zwischen Medizinern und Patient ersetzt. Kreppelin forderte, Zitat, ein rücksichtsloses Eingreifen gegen die erbliche Minderwertigkeit, das Unschädlichmachen der psychopathisch Entarteten mit Einschluss der Sterilisierung. Auch Dorothea Buck wurde nach ihrem ersten schizophrenen Schub zwangssterilisiert. Ja, ich war zutiefst verängstigt. Ich dachte, es ist ja alles anders. Und dann waren ja auch eine ganze Reihe junger Leute, junger Mädchen da. Die hatten alle über der Scheide die Narbe. Und dann fragte ich die Stationsschwester, was das für Narben wären. Und das waren natürlich Sterilisationsnarben, nicht? Und dann sagte sie, Blinddarnnarben. In der Zeit, als Frau Buck das erste Mal erkrankte, gab es einen absolut flächendeckenden Konsens in der Psychiatrie, dass Psychosen sinnlos sind, unverstehbar, uneinfühlbar. Das resultierte damals aber auch auf einer kompletten therapeutischen Hilflosigkeit. Es gab damals einfach keine wirksamen Heilmittel gegen Psychosen. Das betrifft sowohl Psychopharmaka als auch Psychotherapie. Dr. Günther Wienberg, Mitglied des Vorstands der von Bodelschwingschen Stiftung Bethel und dort zuständig für das Arbeitsfeld Psychiatrie. Die Geschichte der Zwangssterilisation in Bethel ist ein dunkles Kapitel, und wir haben diese Geschichte etwa seit Beginn der 80er Jahre, denke ich, sehr selbstkritisch aufgearbeitet. Das, was dort damals geschehen ist, ist aus heutiger Sicht schuldhaft zu bewerten. Man muss es allerdings auch im Kontext der Zeit sehen. Damals gab es einen sehr, sehr breiten gesellschaftlichen Konsens bis hinein in beide Kirchen, dass Zwangssterilisation im Interesse des Volksganzen geboten ist. Heute wissen wir, dass diese Vorstellung ein tragischer Irrtum war. Was Günther Wienberg als tragischen Irrtum bezeichnet, wuchs sich zu einem Vernichtungsfeldzug gegen lebensunwertes Leben aus. Im Juli 1939 wurden rund 60 Anstaltsleiter und Psychiatrieprofessoren in das Euthanasieprogramm Adolf Hitlers eingeweiht. Alle erklärten sich bereit, an der sogenannten Aktion T4 mitzuwirken. Alle, bis auf einen, sagt Dorothea Buck. Es ging ihnen ja sehr stark um ihre Karrieren, nicht? Immer noch, heute auch noch. Und wenn sie nicht mitmachten, fürchteten sie um ihre Karrieren. Und sie waren alle bereit, bis auf einen einzigen Professor Ewald aus Göttingen, der sich weigerte. Dem ist aber auch nichts passiert. Gottfried Ewald, 1888 bis 1963, lehrte bis 1958 an der Universität Göttingen, Psychiater alter Schule. Er plädierte während der Nazi-Zeit lautstark für Zwangssterilisation, protestierte andererseits gegen die geplanten Euthanasiemorde und bewahrte über 100 Göttinger Patienten vor der Deportation. Ewalds Kollegen fällten Todesurteile anhand von Fragebögen. Einziges Kriterium für Leben oder Tod war die Fähigkeit, Arbeitsleistung zu erbringen. Wer dies nicht konnte, wurde in 6 psychiatrischen Anstalten vergast. Vor allem die Protestpredigt des katholischen Bischofs Clemens August von Galen in Münster, veranlasste Hitler am 24. August 1941 zu dem Befehl, die Aktion einzustellen. Mehr als 70.000 Menschen waren bis dahin getötet worden. Dann gingen aber die Patientenmorde in den Kliniken selber weiter, von den Ärzten nun selbst. Entweder als Vergiftung durch zu hohe Medikamente oder durch Nahrungsentzug. Die wurden einfach verhungert. Seit Dorothea Buck ihren ersten psychotischen Schub hatte, sind fast 80 Jahre vergangen. Viele der damaligen Therapien gelten heute als Körperverletzung. Aber eine Methode, die Mitte der 1950er Jahre populär wurde, wird nach wie vor angewandt: die medikamentöse Behandlung. Dorothea Buck wurde im Jahr 1959, wie sie vermutet, mit dem Wirkstoff Haloperidol behandelt. In ihrem Buch schreibt sie darüber: Das hatte ich noch nicht erlebt, dass wir nach einem kurzen Aufnahmegespräch sofort mit Psychopharmaka stillgelegt wurden und dann ständig unter der betäubenden Wirkung von Medikamenten blieben. In kürzester Zeit waren wir auch körperlich so geschwächt, dass ich auf unsicheren Beinen zum Klo taumelte. Ich musste mich an den Bettkanten festhalten, um nicht hinzufallen. Meine Hand zitterte so, dass ich die Tasse kaum halten konnte und den Kaffee verschüttete. Die Ärzte hatten kaum eine Ahnung, was wir erlebten. Aber sie besaßen die Macht, uns im geschlossenen Haus zwangsweise auch noch die letzte Freiheit zu nehmen. Die Freiheit über unsere Gedanken, unser Bewusstsein und unseren Körper. Das ist ja gar nicht Ziel von Psychiatrie, dass wir Patienten ruhig stellen. Es ist das Ziel, dass sie aktiv sind, dass sie wieder in ihr Leben hineinfinden. Meint Professor Frank Schneider aus Aachen, der lange Zeit auch Präsident der größten Standesorganisation, der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde, DGPPN, war. Früher gab es natürlich Medikamente, die sehr viel mehr Nebenwirkungen hatten, also diese Neuroleptika oder Antipsychotika. Da haben sie eigentlich, wenn sie eine psychiatrische Klinik gesehen haben, schon die Diagnose anhand des Gangbildes, also wie steif jemand gegangen ist, ob die Arme mitgeschwungen sind, ob die Mimik sich bewegt hat. Das ist durch die neueren Medikamente, die sehr viel besser verträglich sind, kaum noch ablesbar oder gar nicht mehr. Das sieht die Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie, ein von der DGPPN unabhängiger Fachverband für psychiatrisch Tätige, anders. In einem Memorandum prangert sie die heute übliche Medikamentierungspraxis an. Mitautorin Dr. Margret Osterfeld, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapeutin an der Westfälischen Klinik Dortmund. Das Memorandum war ein Versuch, in die ganze Verschreibungspraxis, die sich in den letzten Jahren erheblich gesteigert hat, in die ganze wissenschaftliche Debatte nochmal neue wissenschaftliche Aspekte reinzubringen, die in der Fachliteratur der DGPPN oder auch der Ärztekammern meistens unterbelichtet waren. Also die kritischen Fragen zu stellen. Aus meiner Sicht ist schon richtig, dass die Entwicklung der Neuroleptika natürlich ein Fortschritt war für die Psychiatrie. Aber wie alle Medikamente, sie sind keinesfalls frei von unerwünschten Nebenwirkungen. Sie haben dazu beigetragen, sicherlich, dass die Verweildauern in den Kliniken und so kürzer werden konnten, dass es keine Langzeithospitalisierung mehr gibt. Das war erst dadurch möglich. Neuroleptika sollen vor allem psychotische Symptome unterdrücken und die Aufnahme von äußeren und inneren Reizen dämpfen. Chlorpromazin kam 1953 in Deutschland auf den Markt. Auf diesem Wirkstoff baut die moderne Psychopharmakatherapie auf. Zu den klassischen Wirkstoffen zählt weiterhin auch Haloperidol. Zu den modernen zählen zum Beispiel Aripiprazol, Risperidon oder auch Olanzapin. Bei den moderneren sind die gravierendsten Nebenwirkungen die Wirkungen, die auf das Stoffwechselsystem des Körpers einwirken, in Richtung metabolisches Syndrom, Entwicklung einer Zuckerkrankheit, eines Diabetes mellitus, oft heftige Gewichtszunahmen, so sage ich es lieber. Denn es gibt auch Menschen, bei denen das nicht passiert, aber man muss das im Auge behalten. Das metabolische Syndrom ist internistisch beschrieben als eine Erkrankung, die die Lebenserwartung ganz mächtig verkürzt. Es gibt mittlerweile auch Hinweise, die wir in dem Memorandum auch benannt haben, dass langfristige Behandlungen dazu beitragen können, dass Hirnsubstanz abgebaut wird. Trotzdem, es ist schwierig, Mediziner zu finden, die völlig auf die Hilfe von Neuroleptika verzichten wollen. In den allermeisten Fällen ist es durch die Besserung des Zustandes mit den Medikamenten auch erst möglich, dass die Patienten auch von allen anderen Bestandteilen des Behandlungsprogramms richtig profitieren. Meint Dr. Euphrosine Gutzulis-Maifrank, ärztliche Direktorin der Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Landesverbandes Rheinland in Köln. Wir haben heute eine Zahl von Behandlungsmöglichkeiten, die wir für den individuellen Fall jedes Patienten sinnvoll zusammenstellen und kombinieren. Und dazu gehört ebenfalls sehr, sehr wichtig die sogenannte Psychoedukation. Die Psychoedukation vermittelt dem Patienten und dessen Angehörigen Wissen über die Erkrankung, um sie verstehen und besser mit ihr umgehen zu können. Ziel ist es, das Rückfallrisiko zu vermindern, im Idealfall den Ausbruch der Krankheit zu vermeiden. Als der heute 41-jährige Peter M. die ersten Anzeichen einer Psychose verspürte, wusste er nicht, was mit ihm los war. Während der Endphase seines Elektrotechnikstudiums in Aachen verlor er langsam den Bezug zur Realität. Also ich war nicht bettlägerig, ich war nicht aussätzig, ich war nicht gewalttätig, ich war nicht abartig, ich war nicht von der Gesellschaft ausgeschlossen, ich war integriert, aber ich war halt Psychosepatient. Meine Eltern haben das schon gemerkt, aber die wussten auch nicht, was Psychose ist. Die haben halt gemerkt, dass ich mich verändere, dass ich mich zurückziehe in mich selber, dass ich mir eine eigene Fantasiewelt aufgebaut habe. Und das haben die schon gemerkt. Aber die fanden das jetzt nicht bedrohlich. Peter M. ist streng katholisch erzogen worden. Mit 25 Jahren trat er einer freien evangelischen Kirche bei. Der Kern der Psychose war, dass ich geglaubt habe, ich müsste erlöst werden von meinen Sünden. Also ich hatte massive Schuldgefühle, ich hatte das Gefühl, in meinem Leben habe ich alles falsch gemacht, ich bin der größte Sünder auf der ganzen Welt und ich brauche halt Vergebung. Aber es gibt keine Vergebung, es kann mir nur Jesus vergeben. Und im Grunde war das alles nur eine Suche nach Jesus Christus, das ist alles. Die Inhalte der Wahnvorstellungen, sagt Professor Frank Schneider, sind stark abhängig vom psychosozialen Umfeld. Das heißt, sie werden in einem eher pietistischen, weit abgelegenen Dorf auf der Schwäbischen Alb, wenn da ein Patient kommt, werden sie eher religiöse Themen haben. Wenn sie jemanden aus dem Ruhrgebiet haben, da wird wenig Religion drin sein. Da werden sehr viel pragmatische Dinge drin sein. Da gibt es gute Untersuchungen zu, wie die Inhalte einer Psychose sind. Die sind kulturell bedingt. Der Ausbruch einer Psychose ist erstmal ganz unabhängig davon. Also es ist so, dass ich in meiner Jugend schwarze Möbel gekauft habe. Und die habe ich halt mein ganzes Leben lang mit mir rumgeschleppt und in meiner Wohnung hier in Aachen. Und in der Psychose hat man massive Angstzustände und gerade Angst vor dem Teufel. Und die schwarzen Möbel sind so eine Metapher für den Teufel. Und ich konnte in dieser Wohnung nicht mehr sein. Ich habe panische Angst gekriegt. Und dann habe ich gesagt, okay, Jesus, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Ich vertraue dir jetzt, dass du mein Leben im Griff hast. Und dann habe ich die Tür hinter mir zugeschlossen, Schlüsselgeld alles liegen lassen, nur mit Barfußhose und T-Shirt bekleidet, aus der Wohnung raus. Und das war der Anfang der Psychose. Ich hatte Wahnvorstellungen, aber ich war Herr meiner selbst. Ich konnte entscheiden, glaube ich diese Wahnvorstellungen und folge denen oder mache ich das nicht. Also die Stimmen, die man hört, man ist nicht ferngesteuert. Man ist immer noch man selbst. Und man kann selber entscheiden, tut man das, was die Stimmen sagen, oder sagt man, das mache ich nicht. Und das ist dieses Wabonspiel. Irgendwann funktioniert das nicht mehr, weil das Gehirn überlastet ist. Dann ist einfach dieser Verstand ist so strapaziert dann, zwischen Abwägen, ist das, mache ich das, was die Stimmen sagen, oder mache ich das nicht, dass man nachher nicht mehr kann. Und dann macht man das, was die Stimmen sagen. Das ist die Psychose. Ohne Geld und Wohnungsschlüssel ist Peter M. durch die Stadt geirrt. 6 Tage lang. Ihm selber kam es vor, als ob es nur anderthalb gewesen wären. Ich habe gefroren, ich habe Leute um Geld angebettelt, das Geld dann wieder weggeschmissen. Und irgendwann bin ich dann in meine Stammkneipe gegangen und habe gesagt, ich muss mal kurz telefonieren. Ja, und dann haben die mir das Telefon in die Hand gedrückt, habe ich meinen Vater angerufen. Die Eltern riefen einen Krankenwagen. Peter M. kann sich noch daran erinnern, dass er die Sanitäter als Bedrohung empfunden hat. Sie erschienen ihm als Dämonen, er hat sich mit Händen und Füßen gewehrt. Ein Arzt rief die Polizei zu Hilfe. Nur so gelang es ihm, eine Medikation zu verabreichen. Es war so eine Art Sedierung, kann das sein? Habe ich erstmal geschlummert. Da haben die mich auf die Bahre festgeschnallt, aber in Krankenwagen und dann nach Freschen ins Krankenhaus. Aber das war noch nicht genug sediert. Da haben die mir noch mal eine richtige Packung Atosil gegeben. Da weiß man gar nicht mehr, was Sache ist. Die Reise endete schließlich in der Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Landschaftsverbandes Rheinland in Düren, auf einer geschlossenen Station. Auf jeden Fall ist dann der Richter gekommen und hat mich gefragt, was haben Sie erlebt? Und dann habe ich nur noch gesagt, ja, ich habe geglaubt, ich bin von Dämonen umgeben. Dann wusste der direkt, der ist total psychotisch, 6 Wochen Psych-KG eingesperrt. Peter M. konnte immerhin die meiste Zeit in einer halboffenen Station verbringen. Die Ärzte sahen keine akute Gefährdung mehr für ihn und andere. Der Richter, der Peter M. im April 2003 in die Psychiatrie einwies, handelte auf einer rechtlichen Grundlage, die sich als nicht tragfähig herausgestellt hat. Denn am 17. Juli 2012 fällte der Bundesgerichtshof ein Urteil und ließ dazu verlauten: Der für das Betreuungsrecht zuständige 12. Zivilsenat hat in 2 Verfahren entschieden, dass es gegenwärtig an einer den verfassungsrechtlichen Anforderungen genügenden gesetzlichen Grundlage für eine betreuungsrechtliche Zwangsbehandlung fehlt. In 2 unterschiedlichen Verfahren wollten gesetzliche Betreuer von Patienten eine medikamentöse Zwangsbehandlung der Patienten erwirken. Die Betreuten, das war eine Voraussetzung, waren in geschlossenen Einrichtungen untergebracht. Sie bedurften nach Ansicht der Betreuer einer medikamentösen Behandlung, lehnten diese Behandlung krankheitsbedingt aber ab. Der Bundesgerichtshof bezog sich bei seiner Begründung auf das Bundesverfassungsgericht, das 2011 die medikamentöse Zwangsbehandlung von psychisch kranken Straftätern abgelehnt hatte, mit dem Verweis auf das Grundgesetz, das auch die Freiheit zur Krankheit schütze. Nicht wenige Psychiater begrüßten das Urteil des BGH als Aufforderung zum Nachdenken. Die Gerichtsentscheidung hat etwas bewegt, zitierte dpa zum Beispiel Professor Peter Falkey, Leiter der Psychiatrie an der Uniklinik Münster. Allerdings müsse eine neue verbindliche Regelung gefunden werden, um das mit dem Urteil entstandene Rechtsvakuum zu füllen, meinte im September 2012 auch Falkeys Kollege Schneider aus Aachen. Sie werden jetzt immer mehr psychiatrische Kliniken und Abteilungen finden, zunehmend Kliniken finden, die Patienten haben, die an einer schweren psychischen Erkrankung, wie zum Beispiel Schizophrenie, leiden, eine Medikation ablehnen und zusehends in einen immer schlechteren Zustand reinkommen. Und Sie wissen, dass Schizophrenie eben eine Gehirnerkrankung ist und jeder Rückfall macht strukturelle Veränderungen auch im Gehirn. Das heißt, wir müssen verhindern, dass ein Patient solche Rückfälle hat mit ihm zusammen. Und wir haben im Moment nur das Mittel, dass wir die Patienten festschnallen, was das Schrecklichste eigentlich ist, was man in der Psychiatrie machen kann. Und diese freiheitsbeschränkenden Maßnahmen waren, anders als die zwischenzeitlich durch den Bundesgerichtshof gestoppte Zwangsmedikation, vom BGH-Urteil nicht betroffen. Vielleicht war auch das ein Grund für die Eile der Politiker. Schon am 17. Januar 2013 passierte ein neues Gesetz den Bundestag, am 1. Februar die Länderkammer. Nur die Linke stimmte dagegen, die Grünen enthielten sich der Stimme. Das neue Gesetz benennt eine Reihe weiterer rechtlicher Voraussetzungen für medikamentöse Zwangsmaßnahmen gegen psychisch Kranke. Das sind unter anderem eine richterliche Genehmigung, ein Verfahrenspfleger und ein ärztliches Gutachten, das ein anderer als der den Patienten betreuende Arzt ausgestellt haben muss. Das neue Gesetz wurde so rasant verabschiedet, dass zum Beispiel Dorothea Bucks Verband der Psychiatrieerfahrenen nur wenig Zeit hatte, öffentlich Gegenargumente vorzutragen. Dabei plädierte auch die Monitoringstelle des Deutschen Instituts für Menschenrechte gegen das Gesetz. Eine Stelle immerhin, die von der Bundesregierung beauftragt ist, die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland zu überwachen. Die Monitoringstelle wendet ein: Für Deutschland gibt es derzeit keine belastbaren Zahlen darüber, wie viele Menschen ohne freie und informierte Zustimmung behandelt wurden. Die Anzahl insbesondere der ärztlichen Zwangsbehandlungen, pharmakologische Behandlung, Fixierung und Isolierung pro Jahr ist unbekannt. Es gibt lediglich Schätzungen. Danach werden von den rund 1,2 Millionen Patienten stationärer Psychiatrien in Deutschland 150.000 gegen ihren Willen behandelt. In der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in Heidenheim versucht man schon längere Zeit, Zwang zu vermeiden. Dort gibt es seit 1995 keine geschlossenen Stationen mehr. Trotzdem hat die Frist, während der die medikamentöse Zwangsbehandlung von Rechts wegen ausgesetzt war, Chefarzt Dr. Martin Zinkler überraschende Einsichten beschert. Wir haben eigentlich nur gute Erfahrungen damit gemacht, denn es gab in der ganzen Zeit nur 3 Patienten, wo wir jetzt nach der alten Gesetzlage tatsächlich eine Zwangsbehandlung angestrebt hätten. Im ersten Fall haben wir es noch angestrebt und wurde dann vom Gericht nicht mehr genehmigt. Und in dem zweiten und dritten Fall haben wir es gar nicht mehr angestrebt, sondern haben den Patienten erklärt, wir werden keine Zwangsbehandlung machen, aber wir finden, dass sie eine medikamentöse Behandlung brauchen. Und dann war erstmal so eine Pattsituation. Und dann haben wir verhandelt und haben natürlich auch gesehen, was gibt sonst noch für Behandlungsmöglichkeiten, die wir dem Patienten anbieten können. Wir bleiben im Gespräch, machen therapeutische Gespräche und bleiben da dran, aber haben auch immer wieder gesagt, auf wochenlang, um eine optimale Behandlung herzustellen, brauchen wir schon eine Medikation. Und am Ende haben tatsächlich alle 3 Patienten gesagt, okay, wir sind zu einer medikamentösen Behandlung bereit. Und die konnte stattfinden und hat dann auch ganz gut gewirkt. Das braucht Zeit und viel Geduld und es braucht auch ein Stück Haltung, dass man diese Widersprüche wenigstens eine Weile mal aushält, ohne sofort irgendeine Art von Lösung erzwingen zu müssen. Und klar braucht es Personal, also das ist vielleicht auch ein Punkt. Wir sind eine Klinik, die noch zu 100% Personal hat, so wie das in der Psychiatrie Personalverordnung geregelt ist. Und die meisten psychiatrischen Kliniken aber erfüllen diese Personalverordnung schon gar nicht mehr, sondern haben da vielleicht nur 95%, 90%, sogar unter 90%. Aber in Heidenheim ist uns gelungen, da tatsächlich diese 100% zu halten. Die Klinik in Heidenheim ist eine Psychiatrie mit 79 Betten, mit etwa 1200 stationären Aufnahmen pro Jahr. Es mag an der guten Ausstattung seiner Klinik liegen, dass Martin Zinkler die Verabschiedung des neuen Gesetzes zu schnell ging. Ja, und vor allem mit den falschen Gründen. Denn es bestand da immer diese Argumentation, wenn es die Zwangsbehandlung nicht mehr gibt, dann gibt es mehr gewalttätige Übergriffe, dann erleiden die Patienten Schaden und es werden mehr Patienten dann Opfer von anderen Zwangsmaßnahmen, wie zum Beispiel jetzt am Bett festbinden. Und auch das haben wir nicht beobachtet in unserer Einrichtung. Und ich finde, dass die Argumentationsbasis für dieses besonders schnelle neue Gesetz insofern nicht trägt, weil sich genau diese Befürchtungen. Und das war jetzt wirklich auch nicht nur bei uns, auch wenn man andere Klinikleitungen fragt, dann sagen die, ja, eigentlich so schlimm war es gar nicht. Ich finde diese Argumentationsbasis, je mehr Monate da vergangen sind, desto weniger hat die getragen und, wie ich finde, wurde zu schnell gehandelt. Für diese ganz, ganz akuten Notfälle, wo es um Leib und Leben geht, bräuchte man kein Sondergesetz für psychisch Kranke, weil es gibt sowieso, da ist es auch unerheblich, ob derjenige jetzt psychisch krank ist oder alkoholisiert ist oder sonst wie außer Rand und Band ist, das spielt dafür keine Rolle. Seit den 1990er Jahren gibt es in Deutschland auch alternative Kliniken, die die sogenannte Soteria praktizieren. Soteria, griechisch für Rettung, ist eine alternative stationäre Behandlung von Menschen in psychotischen Krisen. Der US-amerikanische Psychiater Lauren Mosher gründete die erste Soteria-Einrichtung im Jahr 1971 in Kalifornien. 1984 führte der schweizerische Psychiater und Schizophrenieforscher Luc Ciompi die Soteria in Europa ein, indem er in Bern ein Soteria-Haus eröffnete. Dr. Vasili Hinüber, leitender Oberarzt in den Einrichtungen Maria Hilf in Gangelt, Nordrhein-Westfalen, richtet dort zurzeit ein Soteria-Haus ein. In der Soteria wird davon ausgegangen, dass wir Patienten nicht behandeln, sondern durch die Erkrankung begleiten. Das heißt also, von Anfang bis Ende kümmert sich eine Bezugsperson um den Patienten und dort wird man dem Patienten dadurch gerecht, dass man eine enge Beziehungsarbeit leistet. Soteria-Stationen sind in der Regel viel kleiner als übliche psychiatrische Stationen. Schon bei der Aufnahme zeigen sich die Unterschiede zum normalen Krankenhausalltag. Es geht erstmal darum, dass der Patient sich zunächst aufgehoben fühlen soll und das Gefühl haben soll, er kommt in so eine heimelige Atmosphäre und nicht unbedingt in eine Krankenhausatmosphäre, wo er auch erstmal so ein bisschen Ruhe finden kann. Die Angehörigen werden gleichzeitig natürlich informiert. Auch ganz wichtig, den Angehörigen den gleichen Stellenwert der Beachtung beizumessen wie dem Patienten selber, weil die ja auch eine wichtige Unterstützungsfunktion auch in der Folge haben. Und es in der Soteria auch darum geht, dass alle die mit dem Patienten beschäftigt sind, auf der gleichen Informationsbasis sind. Obwohl sie im Ursprungskonzept der Soteria nicht erwünscht waren, wird auch hier von Zeit zu Zeit mit Medikamenten gearbeitet. So viel wie nötig, so wenig wie möglich, sagt Dr. Hinüber. Die Medikamente können Symptome unterdrücken, aber sie wissen dann trotzdem noch nichts über ihre Erkrankung. Sie wissen nicht, wo kommt die Erkrankung her. Sie wissen nicht, wie kann ich gut mit der Erkrankung leben. Es gibt 1000 Fragen von Angehörigen. Es gibt viel Schuldzuweisungen der Angehörigen. Was habe ich falsch gemacht in der Erziehung, im Aufwachsen, dass jetzt mein Sohn, meine Tochter krank geworden ist. Sie haben bei jedem Patienten, der mit einer Psychose kommt, auch wenn er die gleichen Symptome aufweist, trotzdem einen anderen Hintergrund, warum er eine Psychose erlitten hat, was die Inhalte der Psychose sind. Es geht also darum, die Einzigartigkeit der Psychose zu verstehen und festzustellen und die mit dem Patienten gemeinsam zu durchleben. In der Soteria werden die Patienten auch auf ihren Alltag nach der Entlassung vorbereitet. Sie können sich dann der Bezugsperson, die sie in der Klinik hatten, weiterhin anvertrauen. Die Personalsituation in der Psychiatrie hat sich, ich sage mal, seit den 70er Jahren massiv verbessert. Wir verfügen heute über wesentlich mehr Personal und wesentlich qualifizierteres Personal als vor 30 oder 40 Jahren. Dr. Günther Wienberg von der Stiftung Bethel findet, dass die Psychiatrie in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht hat. Dazu beigetragen haben unabhängige Berufsverbände und kritische Patientenvereinigungen wie der von Dorothea Buck mitbegründete Bundesverband Psychiatrieerfahrener. Wichtige Impulse kamen von ausländischen Behandlungskonzepten. Und nicht zuletzt hat auch die Auseinandersetzung der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde mit ihrer düsteren Vergangenheit etwas bewegt. Im November 2010 entschuldigte sich der damalige Vorsitzende, Professor Frank Schneider, im Namen der DGPPN für die Verbrechen der Nazi-Psychiater. Die Psychiatrie in Deutschland hat sich entwickelt. Aber tatsächlich ist es so, dass der Kostendruck enorm ist und dass auch in den letzten Jahren zum Teil Personaleinbußen hingenommen werden müssen. Allein die Personalausstattung kann aber eigentlich nicht der Grund sein und ist bei uns, jedenfalls in Bethel, nicht der Grund, um Menschen einfach nur ruhig zu stellen. Die Behandlungsdauer im Soteria-Konzept beträgt mehrere Monate. Wir haben heute im Schnitt nicht mehr als 3 Wochen Zeit, um Patienten in akuten Psychosen stationär zu behandeln, im Durchschnitt. Und das hat auch etwas mit dem Kostendruck der Krankenkassen zu tun. Und ganz sicher hat es auch etwas mit der starken Arzneimittellobby in Deutschland zu tun, dass Medikamente in der Psychiatrie nach wie vor eine übermächtige Rolle spielen, meint Margret Osterfeld von der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie. Weil eben der Glaube an den Nutzen der Neuroleptika über die letzten 30 Jahre zu sehr zugenommen hat. Ich bestreite damit nicht den Nutzen. Gleichzeitig natürlich auch ökonomische Interessen. Eine Pille zu verschreiben ist immer schneller getan, als sich inhaltlich auseinanderzusetzen. Das ist die Stelle, die viel und zu Recht von Menschen mit diesen Diagnosen auch kritisiert werden, auch von den Angehörigen kritisiert werden. Es findet da kein Austausch statt. Es ist einfach so, dass die Nutzen-Risikobewertung von Neuroleptika heute anders ausfällt als vor 10 Jahren. Wir sind da auch von der Pharmaindustrie jahrelang nicht ausreichend informiert worden. Wir als Psychiater waren viel zu leichtgläubig, was Wirkungen und Nebenwirkungen betrifft. Dr. Martin Zinkler, der Psychiater aus Heidenheim. Die Zeit ist vorbei, da ist eine sehr kritische Haltung entstanden, auch weit quer durch die Profession. Und auch das ist wieder ein Argument, dass man die Zwangsbehandlung mit Neuroleptika besonders kritisch betrachtet. Es gibt aber kaum medizinische, also psychiatrische Hilfe und Unterstützung, wenn ein Patient den Wunsch hat, seine Medikamente auch zu reduzieren. Da wird dann oft der Rückzug gemacht. Nein, das verordne ich nicht, das vertrete ich nicht. Dann müssen sie woanders hingehen. Eine der billigsten Antworten ist, wenn ein Patient sagt, kann ich nicht mal weniger von dem Medikament nehmen, ich fühle mich so antriebslos. Dann sagt der Arzt, das liegt nicht am Medikament, das liegt an ihrer Grundkrankheit. Dorothea Buck hat nicht nur ihres hohen Alters und ihres nachdrücklichen Auftretens wegen so viel Aufmerksamkeit erregt, sondern wegen ihrer erstaunlichen Thesen. Sie plädiert dafür, der Erkrankung, diesem besonderen psychischen Zustand, wie sie sagt, eine Chance zu geben. Unser Unbewusstes wendet in der Psychose die gleichen Mittel an wie im Traum. Auch im Traum spielen Symbole eine große Rolle. Aber nur im Zusammenhang mit der Vorgeschichte lässt sich erkennen, dass die Schizophrenie ein Versuch ist, eine Lebenskrise zu lösen. Der Patient müsste so viel Vertrauen in die Verständnisbereitschaft unserer Psychiatrie haben können, dass er über die seiner Psychose vorausgegangenen Konflikte und Krisen sprechen mag. Wenn sein Psychoseerleben nur medikamentös verdrängt wird, dann kann er dieses Vertrauen nicht haben, denn er muss daraus schließen, dass seine Erfahrungen als krankhaft und unsinnig bewertet werden. Peter M., der Psychosepatient aus Aachen, möchte nicht auf die Medikation verzichten. Inzwischen kann er wieder in seiner eigenen Wohnung leben, geht aber noch alle 2 Wochen in die Ambulanz des Universitätsklinikums und hofft, eines Tages wieder arbeiten zu können. Jetzt kriege ich ein Top-Medikament. Also mit dem fühle ich mich am allerbesten. Und zwar Risperdal. Ich fühle mich einfach auch gesünder. Und irgendwie scheint sich dann das Ganze auch ein bisschen zu regenerieren. Also man ist nicht mehr, ich habe einfach gelernt, damit zu leben. Und das Leben ist nicht uninteressant. Die Institutsambulanz ist mein Beruf. Die Nebenwirkungen, zu denen Müdigkeit, Erektionsstörungen und Gedächtnisprobleme gehören, nahm er in Kauf, weil er keinen weiteren schizophrenen Schub riskieren wollte. Die jetzigen Medikamente verträgt er besser. Aber die Angst vor einer erneuten Psychose ist geblieben. Es kann sein, dass man 10 Jahre frei ist und kriegt wieder eine Psychose. Also es ist irgendwie, wenn man einmal Psychose-Patient, immer Psychose-Patient. Drei akute Psychosen hat er bisher durchlebt. Kann er, wie Dorothea Buck, einen Sinn darin erkennen? Man hört ja Stimmen. Ist die Frage, wo kommen die Stimmen her? Das ist für mich die entscheidende Frage. Ist das aus dem Nichts? Höre ich da Jesus reden? Höre ich den Heiligen Geist reden, so wie ich das in der Psychose geglaubt habe? Höre ich mich da nur selber reden? Ist das einfach nur Chemie im Gehirn? Was ist das? Und manchmal denke ich, habe ich die Antwort gefunden, fühle mich gut. Und dann kann es sein, dass ich 2 Tage später denke, naja, aber es hat für mich eine Erlebniswelt eröffnet, die ich vorher nicht hatte. Ich empfinde viele Dinge, die ich heute erlebe, als transzendent. 2. März 1936. Überfiel es mich ja geradezu. Ich war beim Vorbereiten der Wäsche Und da überfiel es mich ganz früh morgens, erstens, dass ein ungeheuerlicher Krieg kommen würde, zweitens, dass ich Braut Christi sei und drittens, dass ich einmal etwas zu sagen haben würde, dazu die Worte von selbst kommen würden. Und ich würde sagen, das Erste hat sich ja ganz klar verwirklicht, der Krieg, der 3 Jahre später kam, 3,5 Jahre später, und dann, dass ich etwas zu sagen habe, das ist, glaube ich, schon diese für einen Laien verständliche Form der Erkennung des in der Psychose aufgebrochenen Unbewussten. Sich mit den Inhalten der Psychose zu beschäftigen, wie es beispielsweise in der Soteria geschieht, das fordert Dorothea Buck schon lange. Sie schrieb 1991 in einem Aufsatz: Solange ich meine Psychoseerfahrungen der geforderten Krankheitseinsicht entsprechend als nur krank und wertlos von mir selber abspalten musste, blieb ich zutiefst verunsichert, war eine Heilung wohl auch nicht möglich. Ein so eindrucksvolles und überzeugendes Erleben wie das Psychotische kann man nicht als nur krank verdrängen. Es erfordert eine Verarbeitung, ein gewonnenes Verständnis, um es integrieren zu können. Ich glaube, wenn ein Psychiater das Buch von der Dorothea Buck gelesen hat, dann verändert sich beim Psychiater etwas. Dr. Martin Zinkler, Heidenheim. In dem Moment ist eine Psychose was ganz Individuelles, was ein individuelles Verständnis fordert und auch von uns als Psychiater ein völlig anderes Vorgehen fordert. Es geht darum, so Widersprüche auszuhalten. Widersprüche zwischen Biologie und Psychologie, Widersprüche zwischen Irresein und Normalität und sich dem zu stellen und da mehr auszuhalten als bisher. Ich hätte lieber keine Psychose als eine Psychose. Und ich glaube, das geht auch allen Patienten oder den meisten Patienten sicherlich so. Und eine ganz andere Frage ist, dass die Patienten, die aus einer Psychose rauskommen, sagen, das war nicht nur eine schlechte Zeit, sondern das hat mich vielleicht auch weitergebracht. Das hat mich in der Persönlichkeitsreifung, in der Persönlichkeitsentwicklung weitergebracht. Ich weiß jetzt mehr über mich, ich weiß jetzt mehr über andere Menschen. Also Psychose kann auch Vorteile haben, aber trotzdem ist es eine der schwersten Krankheiten. Professor Frank Schneider, Aachen. Ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Schizophrenie-Begriff, den wir jetzt haben, dass der in 10, 20 Jahren auch wieder völlig revolutioniert sein wird. Dass wir viel mehr Informationen haben werden, vielleicht auch einzelne Untergruppen haben, die wir dann zu einem Überbegriff Schizophrenie neu fassen können. Ist es nicht Zeit, dass man sich mehr wieder einem psychologischen Verständnis zuwendet und die Psychiatrie erfahren ins Boot nimmt, dass es gelingt, diesen Antagonismus zwischen der institutionellen Psychiatrie und dem Psychiatrieerfahrenen aufzuheben? Und da ist eine Gelegenheit verpasst worden über das Gesetz, was im Bundestag verabschiedet wurde. Und es ist halt nicht auf die Psychiatrieerfahrenen gehört worden, sondern letztlich ist die Argumentation der Mehrheit der Klinikleitungen und speziell die Argumentation der Fachgesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde, ist letztlich vom Gesetzgeber gefolgt worden. Eigentlich waren die Psychosen die wichtigsten Phasen meines Lebens, weil ich habe sie immer als erweitertes Bewusstsein erlebt. Wie kann man den Sinn leugnen, wenn der Betroffene selber Sinn sieht? Er kennt doch den Sinn. Krank oder bloß ganz anders? Schizophrenie. Eine Vergangenheitsbefragung. Sie hörten ein Feature von Christina Pannhausen und Matthias Hof. Es sprachen Ilse Strambowski, Philipp Scheppmann und Franz Lake. Ton und Technik Katrin Fidorra und Christoph Rieseberg. Redaktion und Regie Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2013.